Kundgabe 6164. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.01.1955. Nur Anschluss an Gott gibt Kraft in kommender Zeit. Immer enger werdet ihr euch an mich anschließen müssen. Denn immer gewaltiger wird meine Macht und mein Wille sich äußern, je näher es dem Ende ist. Die ganze Welt wird in Aufruhr versetzt, wenn auch überall durch andere Ereignisse. Und es könnte alles, was geschieht, die Menschen zu mir flüchten lassen. Sie könnten sich bei mir Trost und Hilfe holen und durch die Bindung mit mir alles leichter ertragen oder alle Auswirkungen verringern. Doch nicht alle suchen die Verbindung mit mir, denn es fehlt der Glaube an die Macht, die allein helfen kann, und an die Liebe, die helfen will. Wer sich aber mir innig anschließt, dem bin ich Schutz und Schirm in aller Not, und sein Geschick liegt in meiner Hand. Wer sich mir innig anschließt, der braucht sich von Stund an nicht mehr zu sorgen, denn ich übernehme alle Sorge um ihn. Und viele werden zu mir hingedrängt werden, weil sie in arge Bedrängnis geraten, teils durch menschlich, satanisches Einwirken, teils aber auch durch Unglücksfälle, durch Katastrophen aller Art, durch schicksalsbedingte Erlebnisse, die die Menschen in Angst versetzen und den Weg zu mir finden lassen. Doch weit mehr Menschen bleiben unbeeindruckt von allem Geschehen und aller Not, die ich nur zur Wandlung der Gesinnung der Menschen über sie kommen lasse. Sie sind nur eifrig bemüht, entstandene Schäden möglichst rasch wieder auszugleichen, ohne Beachtung meines Liebegebotes. Auf Kosten der Mitmenschen bauen sie sich wieder alles auf, was mein Wille ihnen nahm. Denn an mich und meine Macht glauben sie nicht, und die Eigenliebe erfüllt ihr ganzes Wesen. Diese werden niemals die Hand eines Gottes erkennen wollen in jeglichem Erleben. Vielmehr werden sie mich abstreiten. Sie werden keinen schöpferischen Gott anerkennen, weil die allzu sichtlichen Zerstörungen von Schöpfungen ihnen dafür Beweis zu sein scheinen. Sie richten eine große Kluft auf. Die Entfernung von ihnen zu mir ist endlos weit. Sie befinden sich noch in dem Reich meines Gegners, der alle ihre Sinne und Gedanken verwirrt und sie nicht zum Erkennen der Wahrheit kommen lässt. Nur die sich mir verbinden im Herzen, die erkennen auch meinen Heilsplan von Ewigkeit. Und ihnen ist alles begreiflich, was in der letzten Zeit über die Menschen kommt. Sie halten sich an mich, und sie werden wahrlich nicht verlassen sein von mir. Ich werde jeden Ruf hören, der aus ängstlichem Herzen kommt. Und ich werde Kraft austeilen, auf dass die meinen nicht allzu schwer empfinden, was um der Mitmenschen willen über die Erde kommen muss. Und es wird an ihnen ersichtlich werden, was ein tiefer Glaube vermag und was er bewirkt. Immer wieder werden sie einen Ausweg finden, immer wieder die Kraft besitzen, alles zu meistern. Denn ich verlasse sie nicht, so wie sie sich mir innig verbinden. Und meine Gegenwart werden sie spüren und mich bekennen vor ihren Mitmenschen, wenn dieses Bekenntnis von ihnen gefordert wird. Amen.